Kundgabe 3477. Empfangen durch Bertha Dudde am 7. und 9.5.1945. Überwinden der Materie. Jenseits. Löset euch von allem, was euch lieb ist auf Erden, und sehnet euch nur nach meiner Gnade, nach meiner Liebe und meiner Gegenwart. Und ihr werdet wahrlich mehr beglückt sein als bisher. Denn ihr seid dann schon reif für das jenseitige Leben. Ihr könnt jeden Tag die Erde verlassen mit dem Bewusstsein, sie einzutauschen gegen ein weit schöneres Leben, und der Verzicht auf die irdischen Güter wird euch so gering erscheinen, weil ihr schon die Herrlichkeiten des ewigen Lebens ahnet und ihnen freudig entgegensehet. Alles, woran euer Herz noch hängt, müsset ihr mir willig opfern. Dann erst erkenne ich eure Liebe zu mir. Dann erst ist euer Herz fähig, mich aufzunehmen darin, denn dann habt ihr die Materie überwunden und seid reif für das geistige Reich. Wer dies schon auf Erden zu Wege bringt, den schrecket der Tod nicht mehr. Er sehnet ihn sich herbei, weil die Seele in ihm mir zustrebt und sie jede Fessel sprengen will, die der Körper noch für sie bedeutet. Wie einen goldigen Morgen schaut sie geistig das Leben nach dem Tode, und sie verlangt danach, sich in völliger Freiheit zu bewegen, ledig aller Sorgen und im Licht zu wandeln in Seligkeit. Der Mensch erträgt auf Erden alles in Ergebung, was ihm noch beschieden ist. Es spüret nur der Körper noch Leid und Schmerz. Die Seele jedoch ist schon so innig mit mir verbunden, dass sie nicht mehr leiden kann. Und so wird der Mensch nur vor den Augen der Mitmenschen leidend sein. Er selbst aber nicht mehr viel verspüren, denn ich bin ihm so nahe, dass ihn das Irdische nicht mehr berührt. Trachtet danach, euch zu lösen, und wisset, dass es nur zu eurem Besten ist. Denn nur ein Reich könnet ihr in Besitz nehmen, das Geistige oder das Irdische. Das Irdische aber ist vergänglich. Das Geistige wäret ewig und kann, so ihr die Materie zu sehr begehrt, für euch Qualen und übergroße Not bedeuten. Und ihr müsset endlose Zeiten ringen, bis ihr diese Liebe zur Materie überwunden habt. Auf Erden aber könnt ihr Menschen dies leichter, denn im Hinblick auf das Jenseits schöpft ihr die Kraft dazu aus meinem Wort, das euch Aufklärung gibt über euren Erdenlebenszweck, so ihr Aufschluss begehrt. Wisset ihr um Zweck und Ziel eures Lebens, so benötigt ihr nur einen starken Willen, um dieses Ziel zu erreichen. Denn an Kraft wird es euch nicht mangeln, so ihr nur den Willen aufbringt. Im Jenseits dagegen seid ihr kraftlos und auch willensschwach. Und ohne Hilfe liebender Seelen könnt ihr nicht vorwärts kommen. Und diese werdet ihr eher abweisen als annehmen. Und darum nützet die Zeit auf Erden und machet euch frei von jeglichem irdischen Begehren. Leistet Verzicht und opfert, um mich einzutauschen für das, was ihr hingebt. Und ihr werdet mir dereinst Lob und Dank singen in der Ewigkeit, wo ihr die Wertlosigkeit dessen erkannt habt, was euch jetzt begehrlich erscheint und euch doch ernstlich gefährdet, mein Reich zu erlangen. Ihr verlieret nichts, was ihr auch hingebt, sondern erhaltet es tausendfältig zurück. Nur nicht dem Körper, sondern der Seele spürbar. Die Seele aber bleibt bestehen, während der Körper vergeht und seinem Bleiben auf Erden bald ein Ende gesetzt ist. So lasset euch nicht niederdrücken, was auch kommen mag. Denket an eure Seele. Denket an das Leben nach dem Tode des Körpers und gestaltet es durch die Überwindung der Materie zu einem Leben in Seligkeit. Amen.